Der Frau, die du liebst, du kehrst nie wieder heim. Gib ihr einen Kuss auf die Stirn, nimm das Mic. Alle unsere Scheine werden bei lila sein. Loyalität und Disziplin. Wir fliegen durch die Nacht mit 300 PS. Auf der Kawasaki verrückt vom Teledin. Habib Albi, friss oder stirb. Ich falle nur vor Gott auf meine Knie. Alhamdulillah, Herr, du bist mein Hirt. Stürmen euch wie Karim Benzema. Von der Stadt zu Applaus mit der 10 Azeko, so wie Ibrahimovic für Paris Saint-Germain. Die Tränen, das Drama, die falschesten Hunde. Vergebung fällt schwer mit viel Salz in den Wunden. Was richtig und falsch ist, ich weiß nicht, doch weiß das Leben ein Test ist und ich nicht viel Zeit hab. Das Leben, das wir führen, scheint prophezeit. Mein Weg einfach blutig, so wie roh ist falsch. Und jede Träne, die hier floss, war eine zu viel. Im Block cashen wir in der Heimat Krieg. Keine Liebe, keine Vergebung, ach, keine Harmonie. Meine Welt ist dunkel, sprech mit Fäusten wie ein Bankomet. Mit dem Gin in der Hand, verliebt und sonderbar, Alpha, Beta, Omega. Keine Liebe, keine Vergebung, keine Harmonie. Meine Welt ist dunkel, sprech mit Fäusten wie ein Bankomet. Mit dem Gin in der Hand, so wie Aladdin. Sind verliebt und sonderbar, Alpha, Beta, Omega. Gib mir die Krone, ich hol den Thron. Mutter betet jede Nacht, lieber Gott im Himmel, bitte keinen Tod, meinen Sohn verschon. Schlecht erzogen waren wir nicht. Nur macht das Leben dich verrückt, wenn du siehst, das Geld, das dir fließt, macht alle wahnsinnig. Zu wenig Halt, zu viel Täterprofil. Denn ein Tanz mit dem Teufel ist ein trügerischer Pakt. Vater warnt, ihr werdet noch eure Seelen verspielen. Auf der Jagd nach Platin und Gold. Ein Auge aufs Geschäft, eines auf der Straße. Doch im Lamborghini Gallardo vom Wahnsinn verfolgt. Zu Hause in der Nacht wie ein Schattengewächs. Umgeben von Heuchlern im Plattengeschäft. Aber Kack aufs Geschäft, ihr seid Abschaum und Dreck. Abschaum und Dreck, der sich nicht waschen lässt. Jeder ist schuldig auf seine Art ein. Junge wie ich muss immer eisenhart sein. In diesem Dschungel darfst du keinen Tag weinen. Ich will einen Mittelfinger auf meinem Grabstein. Keine Liebe, keine Vergebung, keine Harmonie. Meine Welt ist dunkel, sprech mit Fäusten wie ein Bankomet. Mit dem Gin in der Hand, sind verliebt und sonderbar, Alpha, Beta, Omega. Keine Liebe, keine Vergebung, keine Harmonie. Meine Welt ist dunkel, sprech mit Fäusten wie ein Bankomet. Mit dem Gin in der Hand, so wie Aladdin. Sind verliebt und sonderbar, Alpha, Beta, Omega.